Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 125. Mit Bolasechi, Atahualpa Yupanqui, J.D. Simo, Willie Maben, Charlie Rich, Chandler Walters, Ravi Shankar, The Funkees, Little Beaver, The String Trio of New York, Baden Powell, Louis Bonfa, Ariel Posen, John Coltrane und Maurice Jarre. Thank you. Für diese Ausgabe von Framatz Musikalisches Fundbüro diente Filmmusik von Maurice Jarre als Einleitung in die folgende Stunde höchst unterschiedlicher Musiken. Der Film hieß Macintosh Man, war ein Agentenfilm von 1973, made in Großbritannien, mit Paul Newman und James Mason in den Hauptrollen. Die Instrumentation klang für mich zum Teil nach Hackbrett und Zither, aber das ist nur meine Vermutung. Ich bin da kein Experte. Auf Maurice Jarre folgten zwei sehr interessante Gitarristen aus Südamerika: Bola Cecchi aus Brasilien, Meio Mundo Diferente und aus Argentinien Atahualpa Yupanqui, 1908 bis 1992 Sänger, Gitarrist, Komponist, Linkshänder und diversen Gitarrenstimmungen gegenüber sehr aufgeschlossen. Der Titel heißt Aqua Escondida. Die Platte ist benannt mit dem Jahr 1968. Von wann die Aufnahmen tatsächlich sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Das klingt sogar für meine Ohren noch etwas älter als 1968. Gleich hören wir eine Gretsch E-Gitarre von 1958, wie sie Chet Atkins spielte und kreierte. Gitarrist J.D. Simo spielt uns eine kurze Instrumentalversion von Eddie Cochran's Summertime Blues. Und warum tut er das? Na, weil Eddie Cochran auf eben so einer Gitarre Chet Atkins 6120 von Gretsch seine Hits einspielte. Es folgen dann die beiden Pianisten und Vokalisten Charlie Rich und Willie Maben, beziehungsweise Willie Maben und Charlie Rich. Später mehr dazu. Thank you. Hatte in den 50er Jahren eine Reihe von Rhythm and Blues Hits. Der Rock'n'Roll und später die Soul-Musik sorgten aber dafür, dass er Anfang der 60er Jahre keine Schallplattenveröffentlichung mehr machen konnte. 1972 nahm er für das französische Label Black and Blue seine LP Cold Chilly Woman auf und leitete so ein Comeback ein, das zu großen Teilen auf den Bühnen Europas und in den Aufnahmestudios Europas stattfand. Willie Maben sang Round for You, danach Charlie Rich, der sein She's a Yum Yum von 1966 mit einem Professor Longhair beeinflussten Intro einleitete, war wesentlich erfolgreicher. Zu dieser Zeit der Aufnahme hatte er gerade einen Hit mit Moya Sam und die 70er Jahre wurden dann noch erfolgreicher für ihn. Es folgen nun zwei Instrumentals auf höchst unterschiedlichen Instrumenten aus höchst unterschiedlichen Kulturen. Die Pedal-Steel-Gitarre wurde in den 1930er Jahren in den USA entwickelt. Ja, sie kommt meist in der Country-Musik vor. Die Sitar dagegen existiert in ihrer jetzigen Form schon seit gut 300 Jahren. Ihre Geschichte geht aber noch ein paar hundert Jahre weiter zurück. Zuerst hören wir Chandler Waters mit seiner Hommage an Buddy Emmons von 2021. Es folgt darauf dann Ravi Shankar mit Ustad a la Rakha an den Tablas, Yaman von 1984. einmal Funk, beide Male aus den Mid-70ern. Zuerst die Funkies aus Nigeria mit Akpankoro. Gitarrist und Sänger Little Beaver war Teil des Miami Sounds. Seine Gitarrenkünste hören wir dann nach den Funkies aus Nigeria auf Loosen Up. Master Akbola. Yeah. In irgendeiner früheren Folge von Framats Musikalisches Fundbüro behauptete ich, der Gitarrist James Emery wäre mir völlig unbekannt gewesen. Im Nachhinein trifft das nur auf seinen Namen zu. Tatsächlich hatte ich in der Vergangenheit schon Musik vom String Trio of New York gehört. So ist das eben mit Bands. Man merkt sich mit Ach und Krach noch die Bandnamen. Aber wer da in der Besetzung ist, das ist eine ganz andere Sache. 1995 wurde Speedball eingespielt mit Regina Carter an der Geige, James Emery an der Gitarre und John Lindberg am Bass. Thank you. relativ am Anfang hörten wir schon Gitarrenmusik aus Brasilien mit Bola Secchi. Jetzt folgt ein Doppelpack. Zuerst Baden-Powell von 1961, der übrigens ab 1983 für einige Jahre in Deutschland lebte, passenderweise in Baden-Baden. 1961 nahm er aber in Brasilien Dona Barranchinha, eine billige Dame, auf. 2 Jahre davor war Luis Bonfa mit Pernambuco am Zug. Jetzt kommt noch mal Gitarre, wiederum ganz anders, nicht nur, weil es sich um eine E-Gitarre handelt. Der kanadische Gitarrist Ariel Poussin spielte 2023 Boogie Bot ein. Ja, Boogie, Boogie klingt natürlich nicht unbedingt wie ein Boogie-Piano, sondern eher wie ein Boogie von Johnny Hooker, nur weitaus komplexer und der Sound ist eher Blues, obwohl das, was er spielt, hat natürlich etwas Sperriges. Ja, wie gesagt, Ariel Posen aus Kanada, Boogie Bot. Dezember 1964 gingen John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison und Elvin Jones ins Studio, um John Coltranes Suite, die aus 4 Teilen bestand, aufs Tonband zu bringen. Die Suite ist unter Love Supreme bekannt und wurde im Februar 1965 dann auf Impulse Records veröffentlicht. Ich habe den ersten Teil der gut halbstündigen Suite ausgesucht, Acknowledgement, die Stimme am Schluss von Acknowledgement, das heißt Anerkennung, ist übrigens die von John Coltrane. Das war Framatz Musikalisches Fundbüro, mein Name ist Frank Matthias, danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal und nun John Coltrane, A Love Supreme, Acknowledgement, bis zum nächsten Mal. spring, I love spring.